Was siehst du, wenn du vor deinem Spiegel stehst? Nur Scherben oder ein Mosaik? Bist ein Kunstwerk, das in keinen Rahmen passt, dass es nur dieses eine Mal geht? Manchmal wärst du gern jemand anders als du selbst. Aber hey, dann wird was fehlen in dieser Welt. Ist okay, dass du mich für die anderen bist. Ist okay, dass du tanzt, so wie du es willst. Ist okay, wie du lachst, wie du lebst und liebst. So bist du die beste Version von dir. Ist okay, dass du Kanten und Ecken hast. Ist okay, dass du nicht in den schon ein paar Schläge eingesteckt, doch du hast dich niemals verstellt.